نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسد عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم أو لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كنت أحب كانت عفوا أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الحديث رواه البخاري ومسلم. والحديث طويل وفيه هذه القصة العظيمة، قصة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيه الدعاء بصالح الأعمال والإخلاص. بارك الله فيكم. حديث باي اويش استس نمبر 12 باي 113. وزوار ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب اتسيلتي دس ايدن جزمتن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم folgendes Gleichnis erzählen hörte. Einst waren drei Männer unterwegs. Sie mussten die Nacht in einer Höhle verbringen. Ein Felsstück glitt von dem Berg herunter und blockierte den Höhlenausgang. Sie waren sich einig, dass es nur einen einzigen Weg zur Befreiung gab, nämlich zu Allah zu flehen, im Namen ihrer guten Taten. Daraufhin flehte einer von ihnen demütig: O Allah, meine Eltern waren sehr alt. Ich pflegte ihnen ihren nächtlichen Trank Milch vor meinen Kindern und den anderen Familienmitgliedern anzubieten. Eines Tages war ich auf der Suche nach grünen Bäumen und konnte erst zurückkehren, nachdem meine Eltern eingeschlafen waren. Als ich die Tiere gemolken hatte und meinen Eltern den Nachttrunk brachte, schliefen sie fest. Doch wollte ich sie nicht stören und auch nicht von der Milch meinen Kindern oder anderen Familienmitgliedern geben, bevor nicht meine Eltern ihren Trank gehabt hätten. Also wartete ich mit dem Gefäß in der Hand auf ihr Erwachen bis zum Beginn der Morgenröte. Während die Kinder zu meinen Füßen vor Hunger jammerten, als sie erwachten, bekamen sie ihren Trank. O Allah, wenn ich dieses tat, nur um dein Wohlgefallen zu erlangen, dann befreie uns von diesem Übel, das uns durch diesen Felsen auferlegt wurde. Da bewegte sich der Fels ein wenig, aber nicht genug, um sie herauszulassen. Dann flehte der Zweite: O Allah, ich hatte eine Cousine, die ich leidenschaftlicher liebte, als je ein Mann eine Frau geliebt hat. Ich versuchte sie zu verführen, aber sie wollte nichts von mir wissen. Während einer großen Hungernot kam sie zu mir und bat mich um Hilfe. Ich bot ihr 120 Dinar unter der Bedingung, dass ich mit ihr Geschlechtsverkehr ausüben dürfe. Sie stimmte zu, und als ich gerade mit ihr Verkehr haben wollte, bat sie eindringlich: Fürchte Allah und brich das Siegel nicht ungesetzmäßig. Das wird begehen kein Ehebruch, kein Sinne, kein Unzucht. Ich ließ sie unberührt und überließ ihr das ganze Gold, und sie ist für mich der liebste Mensch auf Erden. O Allah, wenn ich dies tat, allein um dein Wohlgefallen zu erlangen, so bewege das Unglück und erlöse uns. Wieder bewegte sich der Felsen ein wenig, doch nicht genug, um sie hinauszulassen. Dann bat der Dritte: O Allah, ich beschäftigte einige Tage Löhner und bezahlte ihnen ihren Lohn, doch einer von ihnen ging fort und ließ seinen Lohn bei mir. Sein Geld investierte ich und es vermehrte sich gewaltig. Nach einer Zeit kam der Lohnarbeiter zurück und sagte: O Diener Gottes, übergib mir meinen Lohn. Ich sagte zu ihm: Alles, was du siehst, ist dein. Kamele, Rinder, Ziegen, Schafe, Sklaven. Er sagte: Verhöhne mich nicht, O Diener Allahs. Ich versicherte ihm: ich mache keinen Spaß. So nahm er alles mit, ohne etwas zu hinterlassen. O Allah, wenn ich dies tat, nur um dein Wohlgefallen zu erlangen, dann erleichtere uns und nimm von uns unsere Last. Der Fels bewegte sich nun fort und alle drei verließen die Höhle unversehrt. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim berichtet. Das Hadith ist sehr wichtig, weil in diesem Hadith bestimmt verschiedene Themen dabei sind. Aber unser Thema ist natürlich Ikhlas. Das bedeutet die reine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede auf Arabisch, dann auf Deutsch, inshallah. طيب بارك الله فيكم. انطلق ثلاثة نفر أي ثلاثة رجال. فأرادوا البيات. فأرادوا المبيت. يعني أرادوا النوم. فدخلوا إلى غار في جبل. يبيتون هناك أو يتظللون فيه من حرارة الشمس من الشمس. فلما دخلوا تدحرجت صخرة من أعلى الجبل وسدت باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوا هذه الصخرة فما كان لهم إلا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم يعني ما في منفذ الآن داخل حجر صخر يضرب يفعل ما يستطيع فشي ما لهم إلا الله وهذا عادة أن الإنسان في أوقات الشدة يلجأ إلى ربه حتى الكافر حتى الكافر في وقت الشدة وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرض سبحان الله يعني لما الإنسان يمس السوء يرجع إلى ربه فورا فهؤلاء هنا ماذا يفعلون لا أحد يستطيعينه ما في إلا أن يتوسل والتوسل يا أخوة هو طلب القربى إلى الله سبحانه وتعالى إما بأسمائه يعني توسل إلى الله بأسمائه اللهم إني أسألك باسمك أو بأنك بصفاته أو أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالك أو بدعاء غيرك يا واحد يدعو لك فهذا لا بأس به أما التوسل إلى الله بالأموات أو بالشرك والبدعة والقبور فهذا من الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا وأما التوسل بالجاه بجاه فلان وجاه فلان فهو بدعة أما التوسل بالموتى أو بالبشر أو بالحجر أو بالشجر فهو بذاتها فهو من الشرك والتوسل بجاهها من البدع المنكرة وأما التوسل بدعاء رجل صالح فلا بأس به ولكن أن تجعل هذا الدعاء أن يحصل له أن يحصل له الأجر في ذلك فإذا هؤلاء الثلاثة الآن ما ينجيهم إلا التوسل بالأعمال الصالحة وهذا لا بأس به وفيه معنى الإخلاص يعني إذا أخلص العبد النية لله سبحانه وتعالى وطلب وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى فهذا بارك الله فيكم مدعى لقبول الدعاء بارك الله فيكم Diese drei Leute, die waren unterwegs. Diese drei Leute waren unterwegs. Und sie wollten ausruhen. Dann haben sie eine Berghöhle besucht und dann waren sie in diese Berghöhle gegangen. Und die wollten schlafen. Sie wollten schlafen, sie wollten sich schützen vor Sonnenstrahl und so weiter. Als sie drin waren, dann rollte ein Stein vom Berg und sperrte den Eingang und Ausgang der Berghöhle. Die konnte nicht mehr raus. Und schaut mal, Barakallahu fikum. Der Stein, das war so groß, dass die Berghöhle zu war. Das bedeutet, dass sie das jetzt zerkleinern, sie können nicht. Keiner weiß, dass sie drin sind, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und kein Mensch kann ihnen helfen. Und hier haben sie sofort ihre Veranlagung arbeiten lassen, indem sie mit der Veranlagung, die sie haben, Allah um Hilfe flehten. Und sie wollten, dass sie die Hilfe von Allah bekommen. Deshalb sagten sie, heute kann keiner euch helfen, außer dass ihr Allah anfleht mit euren guten Taten. Und das ist At-Tawassul. At-Tawassul, barakallahu fikum, dass man Allah um etwas bittet, mit etwas, entweder mit dem Namen Allahs, das bedeutet, du sagst, oh Allah, ich frage dich in deinem Namen so und so und so, oder in seinen Attributen, mit seinen Attributen, Entschuldigung, oder mit den guten Taten, was man für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, oder du verlangst, dass jemand für dich mit Gebet macht, aber diese Person muss da sein und muss gut sein und der macht für dich nur Dua. Aber wenn er verstorben ist oder wenn er nicht da ist, dann kannst du das nicht verlangen von ihm. Du kannst nicht zu einem Grab gehen und sagen, ja, ich suche zum Beispiel, oh Allah, hilf mir wegen dieser Person, die hier verstorben ist. Oder dass du von der Person, die gestorben ist, verlangst, oder von Stein oder vom Baum, das geht nicht. Aber wenn du einen guten Mann kennst, oder gute Person, und diese Person fürchtet Allah und sowas, ist es kein Problem, dass du ihm sagst, bitte mach für mich Dua. Und das ist auch Tawassul. Aber hier, barakallahu fikum, gab es diese Art von Tawassul, und zwar, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bitten mit ihren guten Taten, rechtschaffenen Taten, aufrichtigen Taten. Das ist die Niyya war für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr wichtig für uns auch. Das heißt, wenn du überhaupt Hilfe suchst, dann such das bei Allah. Und das ist die richtige Bedeutung des Islam. Und hier, subhanallah, sehen wir etwas, was sehr wichtig ist. Und zwar, als diese Leute im Not waren, haben sie automatisch Allah um Hilfe gerufen. Auch ein Kafir, einer, der verleugnet, dass Allah existiert, wird immer sagen, oh Allah, oh Gott, wenn er in Not ist. Warum? Weil das veranlagt ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Amma al-awwalu fakana lahu abawan shaykhani kabiran wa kana la yashrabu min al-labani min al-halib ma kan yashrab hatta yu'ti li abawayhi. من باب ماذا؟ من باب بر الوالدين ليس من باب تعذيب أهله وأولاده وإنما من باب بر الوالدين فذات يوم تأخر وكان يعطي والديه بيده ليشربه وكان لا يشرب أحد قبل الوالدة فانتظرهما برا بهما وسهرا على مصلحتهما انتظر واقفا وبيده اللبن حتى استيقظ فأعطاهما فشربا ثم شرب هو وأهله وأولاده بر بوالديه وبر الوالدين من الأعمال الصالحة التي أمرنا بها وهو من أحب الأعمال إلى الله فذاك هذا الأول. قال اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك يعني برا لوالدي ابتغاء ففرج فانفجرت الصخرة ولكن ما استطاعوا يخرجوا. طيب هنا يا أخوة مسألة مهمة. طيب كيف انفرجت الصخرة؟ يعني هل أتوا برافعة وشالت الرافعة؟ لا. طيب كيف نفسر هذا الأمر؟ سبحانه الله أمر بذلك وأمره كن فيكون فانفرجت الصخر. بارك الله فيكم. Wie schon erzählt habe, hier ist eine Art von Tawassul, und zwar dass man Allah um etwas bittet mit einer guten Tat, was man für Allah gemacht hat. Und zwar, du hast zum Beispiel eine gute Tat gemacht, du brauchst die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagst du, Allah, wenn ich diese gute Tat für dich aufrichtig, rechtschaffen gemacht habe, oh Allah subhanahu wa ta'ala, gib mir das, erleichtere für mich und sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert das Bittgebet, wenn du die Voraussetzungen für Akzeptanz des Bittgebetes gebracht hast. Der Erste sagte, ich habe zwei Eltern, das heißt, ich habe meine Eltern. Und diese Person war gut zu den Eltern. Und zu den Eltern gut zu sein, ist in unserer Religion eine sehr rechtschaffene, sehr gute Tat. Dass man gut zu den Eltern ist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt worden ist, welche Tat ist die beste, der sagte, dass man gut, Tugend zu den Eltern ist. Und weil diese Tat gut ist, das ist auch in allen Religionen, in allen Lehren, alle Propheten haben das Gleiche gesagt, man muss gut zu den Eltern sein. Und diese Person, weil er so gut zu den Eltern war, der hat sie in allen Bereichen bevorgezogen. Das bedeutet, bevor einer von seiner Familie etwas trinkt, nein, erstmal die Eltern. Und das ist Barakallahu fikum. Das ist der Beweis, wie wichtig ist auch, dass man gut zu den Eltern ist. Der hat keine Milch getrunken und er hat auch den anderen nicht gegeben, bis seine Eltern getrunken haben. Dann kam er einmal zu spät und die Eltern waren im Schlaf. Er stand vor ihnen mit dem Gefäß von Milch und er wartete. Die Kinder sagen, lass uns trinken und sowas sagt, nein, erstmal meine Eltern. Und so sollte ein Muslim sein zu seinen Eltern eigentlich. Da muss man gut zu ihnen sein, aber nicht im Schlechten gehorchen, sondern im Guten. Im Guten gehorchen und nicht im Schlechten. Er hat gewartet, bis die Eltern wach waren, dann hat er ihnen das Gefäß gegeben, die haben Milch getrunken und danach hat er und seine Familie getrunken. Dann sagte er, oh Allah, das heißt, wenn ich diese tugendhafte, rechtschaffene Tat, aufrichtige Tat für dich gemacht habe, nur für dich, dann erleichtere vor uns. Natürlich, der Fels war ein bisschen gerückt, aber sie könnte nicht raus. Und die Frage ist hier, wer hat diesen Felsen oder wer hat diesen Stein gerückt? Menschen? Nein. Kran? Gab es nicht. Allah hat damit befohlen. Und das ist unser Glaube, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wenn Allah etwas befiehlt, dann wird das passieren. Aber hier haben wir Beweis, dass das passiert ist. Hätten wir diesen Beweis nicht, dann lehnen wir das ab. Passt auf, nochmal, Barakallahu fikum, sehr wichtig. Man muss unterscheiden zwischen, kann Allah, diese Frage, kann Allah alles machen? Ja, Allah kann alles machen. Aber hat Allah das gemacht? Da brauchen wir Beweis dafür. Hier haben wir Beweis. Aber wenn jemand zu euch kommt jetzt und sagt, angenommen, ich war in meinem Haus und auf einmal ist die Decke geflogen, weil ich gesagt habe, oh Allah, lass die Decke fliegen. Nein, glauben wir nicht einfach. Warum? Weil wir keinen Beweis haben. Und wenn diese Person sagt, Allah kann doch alles, natürlich Allah kann doch alles, aber hat Allah befohlen oder gemacht? Wenn man sagt, ja, dann sagen wir, wo ist Beweis? Hier haben wir Beweis vom Propheten, aber in anderen Bereichen nicht. Und das ist sehr wichtig, weil manche Leute diese Überlieferungen, diese Texte missbrauchen. Aufpassen. Dabei, ja, Achua, يجب أن نميز بين إمكانية الفعل ووقوع الفعل. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكن نحن ما نصدق بالشيء إلا بالدليل مو يأتينا واحد يقول والله أنا كنت هكذا واقف في الشارع فطارت السيارة. يقول له كيف طارت السيارة؟ يقول الله على كل شيء قدير. صحيح الله على كل شيء قدير، ولكن أين الدليل على أن الله سبحانه وتعالى خلى السيارة تطير؟ قال طارت أمامي. إيه، قد يكون هنا فتنة وابتلاء للناس، قد يكون شياطين، قد يكون جن. فانتبهوا بارك الله فيكم. إذن لابد هنا من الدليل، إمكانية وقوع الشيء شيء ووقوع الشيء شيء آخر. وانتبهوا، لأنه بعض الصوفية مثلا يستغل مثل هذه الأحاديث حتى يقول لك يا الشيخ نسأل الله السلام، أول ما تقول شيء يقول لك الله مو قادر على كل شيء. أين هو هيك؟ طيب نسأل الله السلام. أما الثاني فكان له ابنة عم وكان يحبها حبا كبيرا، فأصابتها سنة. السنة بارك الله فيكم هو القحط والجفاف ونقص المال ونقص الموارد، فأرادت منه مالا، ذهبت إليه يعني تريد منه مال، فأعطاها المال، ولكن بعد أن راودها عن نفسها يعني تزني تأخذ، ففعلت من أجل الحاجة والضرورة. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت له كلمة عجيبة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يعني خاف الله، كيف تفعل بي هذا الأمر بغير حق؟ فهنا بارك الله فيكم يعني استيقظ الإيمان في قلب هذا الرجل وتفكر، فابتعد عن الزنا وابتعد عن المعصية وترك لها الذهب لله. خلص خذي، كلمة عجيبة حقيقة لما يقال للإنسان اتق الله، كلمة يتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني حق أن يجامعها هو الزواج الشرعي. يعني بالزواج جامعني، نعم تزوجني، ولكن أنك تفعل بهذا الذي تفعله خاف الله. فهنا يا أخو أحيانا كلمة تكون على الإنسان كبيرة عظيمة. شوف هذه الكلمة، أحيانا أنت ترى إنسان يزني ويسرق ويفعل، فتأتيه كلمة قل له إنسان يقول له ما يكفي يا رجل، أمامك القبر وأمامك الموت، فهذه الكلمة قد تغير حياته. فإذا هنا قال لها، قالت له اتق الله، فتركها وعطاها كل شيء وقال يا ربي إذا كنت فعلت ذلك لوجهك يعني إخلاصا مني خوفا منك ففرج عنها، ففرجت، ولكن ما استطاعوا أن يخرجوا. بارك الله فيكم. ديسفايت بيزون hat eine Cousine, hat eine Verwandte. Und diese Person hat diese Cousine geliebt am meisten im Leben. Der wollte sie immer, der hat sie geliebt. Und diese Frau hat einmal Geldnot gehabt. Geldnot gehabt. Sie hat kein Geld. Dann kam sie zu ihm, hat sie ihm gesagt, ich brauche Geld. Kannst du mir geben? Hat ihr gesagt, ich gebe dir, aber unter einer Bedingung. Und zwar, dass sie mit ihm Unzucht begeht, weil er Unzucht, أعوذ بالله. Was soll die Arme machen? Die könnte nicht mehr. Das war Notwendigkeit bei ihr. Ja, dann ist er mit ihr gegangen und er wollte, والعياذ بالله, Zina begehen. Ja? Zina begehen. Und hier kam dieses Wort von dieser Frau. Er hat sie in der Stellung genommen wie ein Mann. Mit seiner Ehefrau, dann hat sie ihm gesagt, fürchte Allah und mach das zu Unrecht nicht, was du machen willst. Das bedeutet, wenn du mit mir verkehren willst, dann verkehre mit mir nach dem Gesetz Allah. Aber dass du Unzucht begehst, das ist falsch, tu das nicht und fürchte Allah. In diesem Moment hat diese Person im Herzen Funken gehabt, indem er sich überlegt hat, was mache ich jetzt? Der hat sie verlassen und er hat ihr das Geld gegeben sie ihr geholfen und er wollte von ihm gar nicht. Und subhanallah, das ist auch in unserem Leben. Es kann sein, dass ein Wort dein Leben ändert. Ein Wort kann dein Leben ändern. Du siehst vielleicht eine Person, die macht schlecht und so weiter. Du sagst ihm nur ein Wort. Sagst ihm, pass auf, du wirst sterben. Und es gibt dann Paradies und Hölle. Vielleicht dieses Wort kann diese Person ändern. Und das ist ein Beispiel dafür. Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Fürchte Allah. Und mach das nicht außer mit dem sozusagen gesetzlich. Der hat sie verlassen. Der hat ihr das Geld gegeben. Und dann sagte er, oh Allah, wenn ich das für dich gemacht habe, dann erleichtere heute für uns. Dieser Stein rückte noch, aber sie konnten nicht raus. Sie konnten nicht raus. Aber subhanallah, schaut mal dieses Beispiel. Und das ist damit, wir lernen. Das heißt, es kann sein, dass eine Person Fehler macht. Aber da kann man, da hat man immer die Möglichkeit, bevor man auch den Fehler macht, noch zurückzukehren. Wie diese Person. Und er hat das in diesem Moment hat er das mit Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Amma al-thalith fatawassala ila Allah. Idhan al-awwal tawassala ila Allah bi birr al-walidin. Al-thani tawassala ila Allah bi al-iffa. Bil-iff. Wa al-thalith tawassala ila Allah bi al-amana. Bil-amanati. Wa kulluhum tawassalu bil-ikhlas. إخلاص العمل إلى الله. هذا الرجل كان عنده أجراء فأعطاهم أجرهم إلا واحد ذهب، فلما رجع فقال له أريد أجري، فكان قد استثمر له ماله، فقال له هذا ما تراه من الإبل والغنم والبقر والعبيد إلى غير ذلك، خذه كله لك. قال تستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك، ولكن أتحقق. وهذا أمانة المسلم عادة في فضل الأمانة والإصلاح وإصلاح العمل، بارك الله فيكم. فقال الرجل اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، فانفجرت الصخرة وانفتح الباب فخرجوا يمشون. سبحان الله يا أخوة، انتبهوا هنا في دليل شرعي على مثل هذه المسألة، وإلا ما كنا أخذنا بهذا الكلام، إنما الدليل موجود. بارك الله فيكم. Der hat Allah سبحانه وتعالى angefleht, indem er treu war, treu, vertrauenswürdig, auch in Geld. Der Erste, der hat Allah subhanahu wa ta'ala, der hat Tawassul zu Allah gemacht, der hat den Weg zu Allah gesucht, mit Gutsein zu den Eltern, mit dieser Tat. Der Zweite, dass er kein Unzucht begangen hat, also die Reinheit in der Ehre. Der Dritte, mit treu sein und vertrauen. Der Dritte, der hat Lohnarbeiter gehabt bei ihm. Und dann hat er ihnen immer das gegeben, der hat ihnen alles gegeben, was sie verdienen. Außer eine Person, die ist fort und der hat ihm seinen Lohn nicht gegeben. Aber was hat diese Person gemacht? Der hat das erwirtschaftet für ihn, seinen Lohn, was geblieben ist. Nach bestimmter Zeit kam diese Person, er hat ihm gesagt, ich habe bei dir gearbeitet und ich möchte jetzt meinen Lohn haben. Und schaut mal, subhanallah, wenn man treu ist und vertrauenswürdig ist, wenn man Allah fürchtet, das war das Recht von dieser Person. Er hat das für ihn erwirtschaftet. Und dann kam er, der sagte ihm, schaust du diese Kamele und Kühe und, du kannst alles nehmen. Der hat ihm gesagt, ja, was machst du dich lustig über mich? Der hat ihm gesagt, nein, aber das ist dein Recht. Und so sollte der Muslim sein. Der soll treu sein und vertrauenswürdig sein. Und dann sagte diese Person, oh Allah, wenn ich das für dich gemacht habe, dass ich diese Person seinen Lohn gegeben habe, trotz dass diese Person später gekommen ist. Oh Allah, erleichtere. Dann hat Allah das für sie erleichtert und dieser Stein war weg und sie könnten raus von dieser Berghöhle kommen. Subhanallah. Wäre diese Geschichte so erzählt, ohne Beweis, dann hätten wir nicht angenommen. Aber weil hier der Beweis vorliegt und der Prophet hat das erzählt, Dann barakallahu fikum, glauben wir. Und hier sieht man in diesen drei, Taten, wie wichtig ist, dass man gute Taten begeht. Und wenn man eine gute Tat begangen hat, und da hat man die Nähe für Allah rein, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala annehmen. Wenn man das Gebet macht. Tabi ya akhwa, hadhi al-qissa azima haqiqa. Fiha fadl, du'a Allah bil-akhlas. Wa tawassul ya Allah bil-amali al-salih. Wallah subhanahu wa ta'ala yasma'u du'a. Wa yufarrij al-karb subhanahu wa ta'ala. Amma alladhi yad'u Allah bil-riya wa yaf'al riya'an. فلا حول ولا قوة إلا بالله هذا خسر ذلك العمل الذي عمله يا بارك الله فيكم in dieser Geschichte lernen wir dass wenn man etwas Gutes für Allah gemacht hat und die Nia war nur für Allah subhanahu wa ta'ala und dann bittet man Allah mit dieser Nia dann wird Allah annehmen und akzeptieren aber wenn man etwas gemacht hat nicht für Allah dann wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptieren. Und das ist, barakallahu fikum, der Unterschied in diesem Zusammenhang zwischen diesen zwei Möglichkeiten. Somit, wie hatha, barakallahu fikum, nakunu qad intahayna min al-bab al-awwali, bab al-ikhlas, wa ihbaru al-niyyati fi jami'i al-a'mali wal-aqwal, wal-ahwal al-barizati wal-khafiyyah, wa kana fihi, barakallahu fikum, هذه الأحاديث والثالث عشر الحديث الثالث عشر انتهينا منه اليوم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع ويا رب إن كنا قد درسنا ابتغاء وجهك أن تفرج علينا وأن ترزقنا العلم النافع بهذا العمل الذي عملناه لوجهك خالصا وأسأل الله الأخلاص. Barakallahu fikum. Somit haben wir den ersten Kapitel von Riyad al-Salihin und zwar Barakallahu fikum das Buch von Al-Ikhlas, der Aufrichtigkeit und treu sein im lauteren Glauben in allen Taten, innerlich und äußerlich. Taten und Handlungen innerlich und äußerlich. Wir haben 13 Hadithe hier erwähnt und erklärt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Und ich sage, oh Allah, wenn wir diese Hadithe für dich, nur für dich gelernt haben, und unsere Nia war nur für dich, oh Allah, lass uns dieses Wissen behalten. Und oh Allah, erleichtere für uns in unserem Leben. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Das nächste Mal, inshallah, Montag, bi'izni ta'ala, Montag werden wir die Hadithe alle nachholen, wiederholen, damit man das inshallah lernt. Yom al-Ithnain inshallah nuraja'a hadhihi al-ahadith hatta nahfidha al-ayat wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqna wa iyyakum li al-khair. طيب عندكم سؤال تفضلوا. ما في؟ خلونا ننتهي inshallah. الدليل على أنه لما دعا الإنسان الله سبحانه وتعالى فرج عنه بهذه الصورة يعني ما أحد إجا رفع الصخرة وإنما الله سبحانه وتعالى أذن بذلك وأمر بذلك يعني مو هل يصير شيء واحد مثلا يكون سحر أو يكون مسألة أخرى ثم يقول للناس يقول لهم أي الله أراد ذلك نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونؤمن بكرامات يعطيها الله سبحانه وتعالى للإنسان يعني يكرم الإنسان بها نؤمن بذلك ولكن بالدليل فذلك ميز بين الإمكان وبين يعني بين أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وبين أن الله سبحانه وتعالى فعل أم ما فعل أذن أم ما أذن Ja, barakallahu fikum. Ich denke, ihr habt keine Fragen zu diesem Thema. Und hier haben wir nur eine Frage gehabt. Und zwar die Sache mit dem Können und Tun. Wir müssen unterscheiden zwischen den beiden. Allah kann alles, subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah uns jetzt so Bäume machen will, dann kann er das machen, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er uns zu Flugzeugen machen will, dann kann er, subhanahu wa ta'ala. Oder zu Tieren oder zu Boden, kann er, alles kann er. Subhanahu wa ta'ala, er ist der einzige Schöpfer. Aber hat Allah das gemacht? Das ist die Frage. Deshalb aufpassen, nochmal barakallahu fikum. Manche Sufis, manche Sufisten, wenn du mit ihm redest, dann sagt er, der Scheich kann das machen und kann machen. Sagst du ihm, wo ist dein Beweis? Er sagt dir, kann Allah alles? Sagst du ihm ja. Sagt ja, denn Allah hat ihm das gegeben. Wer hat das belegt, dass Allah ihm das gegeben hat? Weil es heute auch sein kann, dass manche Leute außerordentliche Sachen machen. Heißt das immer, dass diese Leute gut sind? Oder manche Leute nennen das Karama. Es kann auch Magie sein. Es kann Zauberei sein. Es kann von Shaitan sein. Zum Aufpassen, barakallahu fik. Wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchen von seinen Dienern Sonderheiten gibt. Aber nicht, dass man barakallahu fikum übertreibt in diesem Zusammenhang. Und wenn man sagt, ja, es gibt hier ein Karama, dann muss das belegt sein. Es gibt manche Hindus oder Buddhisten und es gibt manche Christen oder Juden, auch die haben sozusagen außerordentliche Sachen gemacht. Aber was heißt das? Es kann sein von Jinn, es kann sein von Shaitan. So aufpassen, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Na. Na. في دليل الشيخ عن الحديث أن الشخص لو يطل المعصية أن الله قد يجيه منها يعني من الوقوع فيها مثل ما حصل مع البغاري. نعم جيد هذا هذا هذا هذا هذا هذا استنباط جيد يعني أن الله سبحانه وتعالى ينجي عبده من المعصية بعمل آخر يعني أنت مثلا أو إنسان استغفر الله ما أقول أنت لا نمثل بأنفسنا ولا بإخواننا ولكن إنسان مشى إلى معصية سار بالسيارة فصار له حادث في نص الطريق هذا الحادث كان هبة من عنده سبحانه منحة من عند الله لك مع أنه حادث كان منحة لأن الإنسان كان سيذهب يزني أو يقتل أو يفعل أو يفعل فهذا الرجل لما جلس بينه وبين تلك المرأة فهذه منحة أن المرأة قالت له اتق الله وإلا المرأة لو ما قالت اتق الله لكان فعل لأنه ما أتاه النصيحة وفيه كذلك أهمية النصيحة والأمر المعروف عن المنكر ولو الناس تقول لك لا صعب وكذا وكذا إلى غير ذلك لا قول الحق وهذه منحة للناس ولو أول شيء قال لك لا ما أريد كذا ولكن سيفهم فيما بعد تبغو دشتلت أنا زي قوتي في خاقة ونزواء عند جيشيشتي من دي من دي أنتسوك دي جين فولت عند دي مزويتن باي دي زويتن بيزون من زينا كوزينة دي هات gesagt ist das nicht Gabe von Allah dass Allah hier verhindert hat dass diese Person Zina begeht ja Das ist eine Gabe Allahs. Allah gibt seinem Diener eine Gabe manchmal, dass der Diener durch diese Gabe keine Fehler begeht. Beispiel. Eine Person fährt mit dem Wagen und der will, wal-iyadu billah, zu Freudenhaus. Freudehaus, oder wie heißt das? Wo diese schlechte Frauen sind. Und auf dem Weg passiert ihm Unfall. Und er geht nicht zu Unzucht. Das war eine Gabe, dieser Unfall. Das war eine Gabe. Manche Leute verstehen das nicht. Aber das war eine Gabe Allahs, dass du nicht schlimmer gemacht hast. Und deshalb diese Person, die Unzucht begehen wollte mit seiner Cousine, als sie ihm gesagt hat, fürchte Allah. Das war eine Gabe. Hier, dass das verhindert worden ist. Und manchmal die Gabe ist, dass du die Wahrheit sagst. Ich meine, manche sagen, nein, wenn wir den Leuten sagen, Nein, sag die Wahrheit. Und Allah wird dich unterstützen und du konntest durch diese Wahrheit etwas verhindern. Weil manche Leute vielleicht wissen das nicht. Diese Person, als er Unzucht begehen wollte. Der war in diesem Moment, sein Gewissen war in diesem Moment betäubt. Aber dann, als diese Frau ihm sagte, fürchte Allah, das war wie eine Erfrischung des Gewissens. Diese Person hat sofort gedacht, was tue ich hier? Dann hat er keine Sünde begangen. Und so hat Allah ihn geschützt. Und in diesem Fall auch gibt es die Wichtigkeit der Tauba. Und dass man der Reue und dass man die Tat nicht macht. Na. Darf man sich die Frage stellen, ob Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Gott erschaffen könnte? Man hat darüber in einem Raum diskutiert. Barakallahu fikum, wenn Allah einen anderen Gott erschafft, ja, wie heißt der andere? Ha? Klar, Moment, ist dieser Erschaffene, ist das noch Gott? Gott darf nicht erschaffen sein. Der Herr und der Gott und der Schöpfer darf nicht erschaffen sein. Und deshalb diese Frage ist von Anfang an sozusagen eine philosophische Frage. Und diese Philosophie kommt von dieser Serie. Von der Serie, haben sie gesagt. Ja? Das bedeutet, das ist Serie. Da sagt man, wenn Gott einen Schöpfer hat, dann ist der Schöpfer der Gott. Und dann am Ende haben wir einen einzigen Gott. Der erste Gott, Barakallahu. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Man sollte diese Frage sowieso für uns Muslime ist ausgeschlossen, weil wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist und er braucht keinen Gott zu erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das bedeutet, gebe es andere Götter außer Allah, dann was wird in Himmel und Erde passieren? Die werden zerstört. Warum? Weil jeder Gott sozusagen das machen möchte, was er entscheidet. Ja, wie wird das? Ein Gott will Nacht und der andere Gott will Tag. Deshalb, barakallahu fikum, logischerweise, veranlagungsmäßig, Wahrnehmung, religiöse Beweise, die sind eindeutig alle, indem wir sagen, Allah ist der Einzige. Sowieso diese Frage sollte man sich nicht stellen, aber in der Diskussion, pass auf, in der Diskussion manchmal mit Philosophen oder mit Christen oder mit Atheisten, konnte man das als Ansatzpunkt annehmen, dass nur einen einzigen Gott geben muss. Und das ist kein Problem in der Diskussion. Wie Ibrahim a.s. gesagt hat, als er die Sonne sah, als er den Stern sah, der sagte, das ist mein Gott. Die Sonne, nein, das ist mein Gott. Der Mond, das ist mein Gott. Und so weiter. Aber hat Ibrahim a.s. das gemeint? A'udhu billah. Ibrahim a.s. hat das nur in einer Art Diskussion gemacht mit ihnen. Das bedeutet, wäre die Sonne Gott? Ist das der Gott? Und Ibn Kathir selber in Tafsir sagte, diese Wörter von Ibrahim, die waren wegen der Diskussion und nicht, weil Ibrahim a.s. diese Bedeutung verinnerlicht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und wir sind gut in der Zeit. Barakallahu fikum, aufpassen, der Unterricht fängt ab heute, haben wir gesagt, 19.30 Uhr und normalerweise wir machen maximal eine Stunde. Wir machen maximal eine Stunde und wir sind sehr gut in der Zeit. Morgen, inshallah, machen wir weiter. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dann treffen wir uns morgen 19.30 Uhr. heute vielleicht in einer Stunde, das bedeutet 21.30 Uhr, schaut rein. 21.30 Uhr, schaut rein. Wenn der Raum offen ist, das bedeutet, es gibt Unterricht. Wenn nicht, vielleicht auch 22 Uhr. Ja, vielleicht kommt Abu Jamal oder so. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salli lahum ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira. Barakallahu fikum darsuna.